Hallo? Hallo? Haben Sie nichts vergessen? Nein? Hut, Mantel, Tasche, Stock, alles da. Sie haben sich übrigens ein wundervolles Boot gekauft, habe ich vorhin gesehen. Gratuliere Ihnen und es wird Ihnen sicherlich sehr viel Freude machen. Erforderlich ist, dass wir gutes Wetter haben, aber dazu drücken wir die Daumen. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Erholung draußen auf dem Wasser. Dazu haben Sie sicher das Boot auch gekauft. Haben Sie nichts vergessen? Seien Sie mal ganz ehrlich. Sie sind draußen auf dem Wasser im Sommer. Sonnabend und Sonntag zum Wochenende. Nach der schweren Arbeit. Sie erholen sich. Das ist sicherlich sehr schön. Aber haben Sie schon daran gedacht, dass Ihnen jede Verbindung mit der Außenwelt fehlt, wenn Sie draußen auf dem Wasser sind? Dass Sie gar nicht wissen, was am Sonntag im Sport vorgeht, wenn Sie irgendwo draußen am Strand liegen oder das Boot in den Schilf hereingefahren haben? Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass ein Olympiakoffer Ihnen draußen irgendwo die Verbindung mit der Außenwelt herstellt? Dass Sie Musik hören können, dass Sie aber als Sportler, denn sonst hätten Sie sicher kein Boot gekauft, alles hören können, was am Sonntagnachmittag im deutschen Sport und draußen auf den Sportplätzen im Ausland vorgeht? Ich glaube, Sie haben doch etwas vergessen. Übrigens, da drüben lächelt jemand. Das ist sicher jemand, der hat zu Hause einen Rundfunkapparat, der gehört nicht zu denen, die überhaupt keinen besitzen. Aber was hilft der schönste und größte Empfänger zu Hause, wenn man ihn sonntags nicht mitnehmen kann? Und es sieht wirklich nicht gut aus, wenn man sonntags mit einem Riesenapparat unter dem Arm nach draußen fahren will zum Wassersport. Also zu Hause ein Rundfunkapparat? Sehr in Ordnung, der gehört in jede Familie. Aber Sie können ihn ja nicht mit nach draußen nehmen zum Wassersport. Also auch Sie müssten sich einen Olympiakoffer anschaffen. Ich kann mir das herrlich vorstellen, wenn man draußen im Boot liegt, leise von den Wellen getrieben wird und aus dem Olympiakoffer raus die Stimme eines Mannes hört, vielleicht auch meine, das spielt gar keine Rolle, der Ihnen irgendeinen großen sportlichen Kampf vermittelt. Sehen Sie mal, es ist für mich eigentlich peinlich, wenn ich draußen am Mikrofon stehe, ob das hier in der Heimat ist oder im Ausland, und ich weiß, es sind Tausende da, die hören mich gar nicht. Für wen spreche ich denn eigentlich? Gewiss, die Zahl der Rundfunkhörer in Deutschland ist groß, größer als in allen Ländern. Aber Sie müssen auch noch zu denen kommen, die sonntags draußen sind. Sie müssen zu denen gehören, die ihren Olympiakoffer mit zum Boot nehmen, herausfahren und Rundfunk hören am Sonntagnachmittag. Und nun seien Sie ganz ehrlich. Haben Sie etwas vergessen? Ich glaube ja.